Es hat keinen Verhältnis der Liebe. Ich falle ja doch immer rein, weil ich mich so schrecklich verliebe. So soll man zu Männern nicht sein. Und wenn es dann aus ist, das fass ich nicht. Und trotzdem, das lass ich nicht. Mal hat es doch weg mit der Liebe. Einmal kommt das glückliche Leben. Nun gerade, und einmal liebt einer auch mich. Einem bin ich zu modern und einem viel zu brüde. Einem bin ich viel zu keck und einem zu solide. Ich stell mich auf viele ein in meinem Lebenslauf, doch keinem mache ich es recht, ich glaub, ich gebe es auf. Es hat keinen Zweck mit der Liebe. Thank you.